Good morning again. Nochmals guten Morgen. I'm going to sit down because I hurt my back last night. Ich muss mich da hinsetzen, weil ich habe mich gestern verletzt am Rücken. I was at the airport and I turned the wrong way. Ich war am Flughafen und da habe ich mich irgendwie falsch bewegt. And my back just went out. Und dann habe ich Rückenschmerzen. And so I was paralyzed there and I was standing there. Also ich war wie gelähmt dort und stand dort. So they wheeled me over to assistance. Haben sie mich darüber geschoben? I called my wife and I said, I'm in a wheelchair right now. Dann habe ich meine Frau angerufen und gesagt, ich sitze gerade im Rollstuhl. She's like, I got to take a picture of that. I said, und sie hat gesagt, ich muss ein Foto machen. I said, get out of here. But it was interesting how I felt so helpless, you know. Das ist schon interessant. Ich habe mich so hilflos gefühlt. I tried everything not to have to get in a wheelchair. Ich habe alles versucht, um mich nicht in diesen Rollstuhl setzen zu müssen. And I still couldn't move. And ich habe mich gedehnt, aber ich habe mich noch immer nicht bewegen können. I was being wheeled through the airport. Dann wurde da durch den Flughafen geschoben mit dem Rollstuhl. Like covering my face. Haben mir so das Gesicht zugehalten. Anyway. Well, we just came back from the Hillsong Conference. Nun, wir sind eben erst von der Hillsong-Konferenz zurückgekommen. And there was about, I think, 12,000 people there. Ich glaube, es waren so circa 12,000 Menschen dort. And it was a very, very special time. Es war eine ganz, ganz besondere Zeit. And Chris Tomlin was there, if you know who Chris Tomlin is. Chris Tomlin war dort. He's a very famous worship singer. Ist ein sehr bekannter Lobpreisleiter. And Louis Giglio was there. Louis Giglio. He's a very famous preacher. Ist auch ein sehr bekannter Prediger. And Friday night, Chris Tomlin led the worship. Und am Freitagabend hat dieser Chris eben die Anbetung geleitet. With his band from America. Mit seiner Band aus Amerika. And then Louis Giglio preached. Und Louis Giglio hat gepredigt. Maybe the best, most incredible message I think I've ever heard. Ich denke, es war vielleicht die allergroßartigste Botschaft, die ich gehört habe jemals. And when we left there, we just thought, we were speechless. We didn't even know also, what to say. Wie wir dort weg sind, wir waren eigentlich sprachlos. Wir haben nicht gewusst, was wir sagen sollten. So let's pray. Father, bless these words to our hearts. Vater, lass diese Worte zum Segen werden in unserem Herzen. Holy Spirit, speak to us. Und Heiliger Geist, sprich zu uns. And bless us this morning. Und segne uns heute Morgen. I pray. Das bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Before I begin. Nun, bevor ich anfange. We had an opportunity to see, there's a new movie coming out next year in March 2014. Also im März 2014 wird ein neuer Film herauskommen. Wir hatten die Gelegenheit, den zu sehen. I don't know if you've heard, but we saw the trailer that is not out yet. Also wir haben diesen Vorspann gesehen, der aber noch nicht draußen ist. No one has ever seen this trailer. Und niemand hat noch diesen Trailer bis jetzt gesehen. It's not even finished yet. Also er ist noch gar nicht fertiggestellt. We saw the uncut version of the trailer. Wir haben also die ungeschnittene Version des Trailers gesehen. And it was under such high security. Und da gab es solch hohe Sicherheitsmaßnahmen. That they had people with with night vision to make sure nobody was filming it. Das heißt, die haben da Leute sogar dabei gehabt mit Nachtsichtgeräten, um zu sehen, ob niemand da mitfilmt. And this was from Paramount Production. Eine Paramount Produktion ist and das. And it's called Noah. Genannt der Titel Noah. Did anybody hear this? Hat schon jemand davon gehört? It's and the Russell Crowe is the main actor. Der Russell Crowe spielt die Hauptrolle. And it's a Christian production from Paramount from Hollywood. Es ist also eine christliche Produktion von Paramount and in Hollywood. We saw about 5 minutes of it. Also so circa 5 Minuten haben wir gesehen davon. It's going to be as powerful as The Passion. Und es wird wahrscheinlich so mächtig auch rauskommen wie der Film Die Passion Christi. And maybe even more. Oder vielleicht sogar noch kräftig, noch because, mehr. We were crying just watching 5 minutes of it. Ich meine, wir haben wirklich geweint diese 5 Minuten, die wir gesehen haben. And Noah is asked, "What did God?" His wife says, "What did God tell you?" Da heißt zum Beispiel im Film, da fragt seine Frau dem Noah, was hat Gott dir gesagt? And Noah and Russell Crowe turns to his wife and says. Und der Russell Crowe, der wendet sich ihr zu und sagt. He's going to destroy the world. Er wird die Welt zerstören. And it was so powerful. Das war so kraftvoll. And that's coming out in less than a year. Also in weniger als einem Jahr wird dieser Film erscheinen. All the churches are going to rally around that movie. Und alle Gemeinden der Welt werden dann sich mit diesem Film beschäftigen. And try to bring as many people to Christ as possible. Und werden versuchen, so viele Menschen wie möglich für Christus zu gewinnen. And you just can't help but think, wow, Jesus said, as in the days of Noah, so shall it be when the Son of Man returns. Also du kannst gar nicht anders, als daran zu denken, wie Jesus gesagt hat, so wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein, wenn der Sohn, der Menschensohn, wiederkommen wird. The story of Noah is very parallel to the second coming. Und diese Geschichte von Noah, die ist eine richtige Parallele zum zweiten Kommen von Jesus. Because life will be quite normal. Weil das Leben wird einfach seinen Weg gehen, ganz eating normal. And drinking, die Leute werden married, essen und trinken, werden heiraten. And suddenly the flood came. Und plötzlich kam diese Flut. And when the rapture of the church comes, when Jesus comes back. Und wenn diese Entrückung der Gemeinde passieren wird, wenn Jesus zurückkommen wird. People are going to be taken by surprise. People will be taken by surprise. Dann werden diese Menschen da in voller Überraschung, also völlig überrascht sein. And the church, we are a picture of the ark. Und wir, die Gemeinde, wir sind ein Bild dieser Arche. We are bringing people into the body of Christ. Wir bringen Leute hinein in den Leib Christi. Into a place of safety. In diesen Ort der Sicherheit. Under the covering of the cross of Christ. Und zwar in diesem Schutz des Kreuzes von Jesus Christus. Under the covering of the blood of Jesus. Unter diese Bedeckung des Blutes von Jesus. Like we talked about last week. So wie wir letzte Woche davon gesprochen haben. When Moses led them out of Egypt, als Moses sie rausführte aus Ägypten, he said, put the blood on the doorposts of a lamb. Da hat ihnen gesagt, nehmt ein Blut eines Lammes und schmiert das über die Türpfosten. And God said, when I see the blood, I will pass over. Und Gott hat gesagt, wenn ich dieses Blut sehe, dann werde ich vorbeigehen. And so we enter into the body of Christ through faith in Jesus Christ. Und wir treten in den Leib Christi ein durch den Glauben. So in a very, very real way, we are the ark. Also auf sehr, sehr direkte Weise sind wir diese Arche. And we are inviting people into the body of Christ. Und wir laden die Menschen ein in diesen Leib Christi. To escape the judgment of God. Um dem Gericht Gottes zu entkommen. So that's coming out next year, and you just can't help but think maybe Jesus is just letting the world know. Also das ist das, was nächstes Jahr passieren wird. Und irgendwie kann man gar nicht anders als denken, vielleicht will Jesus jetzt den Menschen das wissen lassen. I'm coming, ich werde kommen. And so we want to be ready, also wir wollen bereit sein, to stand before the Lord, um vor den Herrn stehen zu können. Also we want to be praying for the situation in Syria. Wir wollen auch weiter beten für die Situation in Syrien. If you don't know much about it, just go online. It's also, wenn ihr nicht viel davon wisst, dann schaut euch das mal online an. They say it's a greater crisis than any tsunami. Sie sagen, dass das eine ganz Riesenkrise ist, größer als jeder Tsunami. 1.2 million refugees right now have fled out of Syria. Also 1,2 Millionen Flüchtlinge gibt es bereits, die Syrien verlassen haben. It's just destabilizing the whole region. Und das destabilisiert die ganze Region dort. And, so we really need to pray. Also wir müssen wirklich dafür beten. And there's Christians who are stuck there. Und da gibt es Christen, die sind dort eingeschlossen. And they've just accepted the fact that they're probably going to die soon. Und die haben diese Tatsache vielleicht schon angenommen jetzt, dass sie bald sterben and werden. So the leadership in Hillsong, London, is putting some kind of a program together to rally churches who would like to help in Syria. Also die Leiterschaft in London von Hillsong versucht da jetzt gerade Gemeinden in ein Programm einzubinden, das sich mit der Hilfe in Syrien beschäftigt. So if we don't know what to do, we can help them help them. Also wenn wir nicht wissen, was wir da tun können, wir können ihnen helfen. And what's that? With UNICEF. Ja, yeah. Das läuft über die UNICEF. So we'll be praying for that. Also dafür wollen wir auch beten. Some of the thoughts I've had over the last couple days. Nun ein paar der Gedanken, die ich die letzten Tage hatte. When you're worshiping God with 10 or 12,000 people. Wenn du Gott anbetest inmitten von 10, 12,000 Menschen. And every single person in the auditorium has like both hands raised to God. Und jeder einzelne von diesen Menschen hat da seine beiden Hände zu Gott hingestreckt. Singing with all their heart, soul, mind and strength. Und singt von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzer Verstand. Sometimes you just look around. You just look around and are just in awe. Manchmal blickst du dich da um und du bist einfach völlig erstaunt. Because you know that God is absorbing this. Weil du weißt, dass Gott das aufsaugt. And that God is very conscious of of what is happening here. Und dass Gott sehr bewusst ist sich dieser Tatsache, was da geschieht. And as you just look around and you just stop singing, you just look. Und wenn du da so herumblickst und ne, du hörst einfach zum Singen auf und schaust. You almost wonder, do I even have to sing? Du fragst dich sogar, habe ich da jetzt zu singen? Muss ich da singen? This is so awesome. God is being worshipped. So riesig, wie Gott da angebetet wird. And then you kind of feel a bit like a spectator. Und dann kommst du dir so wie ein kleiner Beobachter vor. And it comes back to this revelation. Und dann kommt diese Offenbarung, that God loves every single one of us. Nämlich Gott liebt jeden einzelnen von and uns. The Holy Spirit was just speaking to my heart. Und der Heilige Geist hat zu meinem Herzen gesprochen. And saying, Rob, und hat gesagt, there's no one in this auditorium. Rob, da ist niemand in diesem Auditorium, that I love more than you. Den ich mehr liebe als dich. Or less than you. Oder weniger als dich. And there's, if I'm not fully focused on you, und wenn ich nicht voll auf dich jetzt fokussiert bin, then I'm not fully focused on anybody. Dann bin ich auch nicht voll fokussiert auf irgendeinen anderen. I am giving every single person in this room my full attention. Also jede einzelne Person in diesem Raum bekommt meine volle Aufmerksamkeit. And I am receiving individual worship from every individual in this room. Und ich empfange von jeder einzelnen Person diese individuelle Anbetung. And every single person's praise is like a light beam going to heaven. Und jeder, der da anbetet, das ist wie ein Lichtstrahl, der zum Himmel geschickt wird. It's not like a soup, you know. It's nicht so wie eine große Suppe. It's like many little light beams. Das sind so lauter kleine Laserstrahlen, die darauf geschickt werden. So if Jesus suddenly was there, also wenn Jesus dort war, and we were talking to him, like wow, und wenn Jesus, wenn er dort wäre und wir hätten mit ihm gesprochen, oh, did you like the worship? Und wir hätten ihn gefragt, hat dir das gefallen, wie wir angebetet haben? I loved it. Ah, ich habe das geliebt. But I was wondering why you weren't worshiping. Aber ich habe mich gefragt, warum du nicht angebetet hast. Because I was so fully focused on you and nothing was coming. Ich war doch so auf dich ausgerichtet, aber da ist nichts gekommen von dir. And this is such a great revelation to know, to understand. Aber das ist solch eine Riesenoffenbarung, das zu verstehen. When you go to places where there's a lot of people. Speziell wenn du an Orte gehst, wo sehr viele Menschen zusammenkommen. And you feel like a noodle in a spaghetti, you kind of get lost. Du kommst dir davor wie so eine einzelne Nudel in einem Spaghettihaufen. Kommst dir verloren vor. But if God doesn't love me and is not focused on me, aber wenn Gott mich nicht liebt und nicht auf mich ausgerichtet ist, then he's not focused on anybody. Dann ist er auf keinen anderen auch nicht ausgerichtet. You know, we know the believers in North Korea. Also wir kennen die Gläubigen in Nordkorea and in China and all around the world. Und in China und auf der ganzen Welt. We hear about those in Colombia. Wir hören von denen in Kolumbien. But they hear about us. Und die hören von uns. And worship goes, it boils down to what happens on an individual level. Und die Anbetung, die lässt sich darunter brechen auf das, was bei einem Einzelnen an Anbetung geschieht. And so I want to be encouraged that my single life matters so much to God. Also ich möchte wirklich euch ermutigen und auch mich ermutigen, dass mein Leben als Einzelner so sehr zählt vor Because Gott. That's what it's all about. Weil darum geht's ja. That God loves individuals. Dass Gott jeden Einzelnen liebt. And he loves my life before him. Und er liebt mein Leben vor ihm. And he's not a respecter of persons. Und er schaut nicht auf die Menschen im Sinne von right? Ansehen der Person. He's not partial. Er ist da nicht irgendwie parteiisch. God is gonna fully receive my worship. Er wird meine Anbetung voll entgegennehmen. As much as he would receive a Christian's worship in North Korea. Genauso wie er die Anbetung von einem Christen in Nordkorea entgegennimmt. And he's focused on our church as much as he's focused on any church in the world. Und er ist auf unsere Gemeinde genauso ausgerichtet wie auf jede andere Gemeinde in der and Welt. And he is present here to heal us, to speak to us. Und er ist hier gegenwärtig, um uns zu heilen, um uns zu uns zu sprechen. Like he would to a church in Baghdad. So wie er es genauso tut bei einer Gemeinde in Bagdad. Or in Colombia. Oder in Kolumbien. God is not a respecter of persons. Also Gott schaut nicht auf die Person einzeln. He's not partial. Er ist nicht parteiisch. He doesn't think, oh, they're better than them, and yeah, er sagt I favor. Nicht, die sind besser als die anderen. He doesn't favor anybody. Er favorisiert niemanden. It says in Hebrews 11:6. In Hebräer 11:6 heißt es, without faith it's impossible to please God. Ohne Gott ist es unmöglich, Gott wohl zu. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. And we always enter in by faith. Und wir treten da immer im Glauben ein. It will never change. Das wird sich nie ändern. Romans chapter 1 verse 17. Römer 1:17. The just shall live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben leben. This morning I preach by faith. Heute Morgen predige ich im Glauben. I don't preach from memory. Ich predige nicht aus meiner Erinnerung heraus. Or from some kind of, well, I've done this before. Oder aus einer Einstellung, na, das habe ich ja schon einmal gemacht. Without faith, it's impossible to please God. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. And by faith, we have a moment-to-moment walk with God. Und durch den Glauben haben wir auch einen Wandel, der von Moment zu Moment geschieht. And this brings us to this message that we heard from Louis Giglio. Und das bringt uns auch zu dieser Botschaft, die wir gehört haben von diesem Louis Giglio. And I want to go to let's go to Luke on the screen. Wir gehen zum Lukas Evangelium. And I have the notes here somewhere. Let's go to the next verse in Luke. Let's go to not that one yet. I don't. All right. I'm sorry. That's the only one I have up there. But let me read to you. From Luke chapter 7. And here's some notes here. You can take that. Okay, this is from Luke chapter 7, starting with verse 11. Das ist Lukas 7, wir fangen beim Vers 11 an. You can turn that off. Okay. This is talking about Jesus. Da ist jetzt die Rede von Jesus. Soon after, he went to a city called Nain. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nain ging. And his disciples were going along with him, accompanied by a large crowd. Und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Now as he approached the gate of the city, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a sizable crowd from the city was with her. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. And the title of his message was No Funeral Today. Und der Titel der Botschaft lautete Kein Begräbnis heute. And maybe it will be online soon. I think everybody should see it. Ja, vielleicht wird es auch bald online gestellt werden. Ich glaube, es sollte wirklich jeder hören. But he went into the mystery of our faith. Aber er ging da hinein in dieses Geheimnis unseres Glaubens. And how awesome what we are a part of is. Und wie unglaublich unser Anteil daran ist. And how when Jesus steps in, und wenn Jesus da eintritt, things happen. Dass einfach Dinge geschehen. And when the Lord saw her, he felt compassion for her and said to her, don't weep. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. And we just have to get the picture. This is her only son. Sie, wir müssen uns dieses Bild einmal vorstellen. Das ist ihr einziger Sohn. And so she's a widow. Sie ist eine Witwe. So she loses twice. Also sie verliert hier doppelt. She not only loses the relationship to her son, nicht nur, dass sie die Beziehung zu ihrem Sohn verliert, but she loses her security for life. Sie verliert auch ihre Sicherheit im Leben. Because in that culture, your family was your security. Weil zu dieser Zeit, in dieser Kultur, bedeutet die Familie Sicherheit. So she is in the crisis of her life. Das heißt, sie ist in einer richtigen, in der Lebenskrise. She's devastated. Die ist am Boden zerstört. She's destroyed. Sie ist zerstört am Boden. And the funeral is going out to bury this boy. Und nun sind sie dabei, hinauszuziehen, um diesen Jungen zu begraben. Except Jesus is coming the other way. Aber Jesus kommt von der anderen Richtung. And it says, und da heißt es, that he says he sees the woman and has compassion. Also das heißt, er sah diese Frau und er hatte Mitleid. And he says to her, don't weep. Und dann sagt er zu ihr, weine nicht. Very strange, women don't weep. Ganz seltsam, weine nicht. And then it says, and he came up and touched the coffin, and the bearers came to a halt. Und da heißt es dann, und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. We just have to kind of get the picture a little bit. Everybody's in this frame of mind that this kid is dead and gone. Ich meine, wir müssen uns das ein wenig vorstellen jetzt, dieses Bild. Jeder hat einfach diese Gedanken. Der Junge, der ist tot, der ist weg. But they are crossing paths with Jesus Christ. Aber da kreuzen sich nun die Wege mit Jesus. And he walks to the woman. Und er geht hin zu dieser Frau. Don't weep. Weine nicht. Presses through the crowd. Er drängt sich dann durch die Menge durch. Puts his hand up on the stretcher. Und legt dann seine Hand auf den Sarg. And says, "Young man, I say to you." Und sagt dann, junger Mann, ich sage dir, arise. Steh auf. And the dead man sat up and began to speak. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. And Louis was going into how he just continued the last conversation he was having. Und der Louis, der hat dann das ausgemalt, welche Konversation er da führt. So the boy stands up, or the man stands up. Der junge Mann steht auf. He says, "So what was I saying?" Und dann sagt er, ja, wovon haben wir gerade gesprochen? Doesn't even know where he is. Er weiß gar nicht einmal, wo er ist jetzt. The boy sits up, man, he begins to speak. Also der setzt sich auf und er fängt zu reden an. And Jesus gave him back to his mother. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Now can you just picture for a moment the shock of the situation? Ich meine, stell dich das kurz einmal vor, diese schockierende Situation. That this boy was dead. Der Junge war tot. Her life was destroyed. Ihr Leben war am Boden zerstört. And suddenly he's alive and right there. Und plötzlich lebt er wieder auf und er ist da. This is resurrection life. Das ist Auferstehungsleben. This is the mystery that we live by. Und das ist das Geheimnis, durch das wir leben. And it says in verse 16, and fear gripped them all. Da heißt es in Vers 16, da wurden sie alle von Furcht ergriffen. And they began glorifying God. Und sie priesen Gott und sprachen, saying, a great prophet has risen among us. Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden. God has visited his people. Gott hat sein Volk heimgesucht. Now we'll go to this verse from the Message version. Nun wollen wir da uns diesen Vers ansehen. This is from the Message version. It's Luke chapter 7 verse 16. Die Message version. Das war Lukas 7:16. They all realized they were in a place of holy mystery. Also ihnen wurde allen klar, dass sie an einem Ort des heiligen Geheimnisses standen. That God was at work among them. Dass Gott mitten unter ihnen wirkte. They were quietly worshipful and then noisily grateful. Sie waren ganz still in Anbetung und dann auch in Dankbarkeit. Mit laut. Calling out among themselves, God is back, looking to the needs of his people. Und sie riefen aus zueinander, Gott ist wieder da, er schaut nach seinem Volk. You know, in America we have a lot of these terms like holy cow. Also in Amerika gibt's viele solche Aussprüche wie zum Beispiel holy cow, also heilige Kuh. Like there was, I'm a New York Yankees fan because I grew up near New York. Also ich bin zum Beispiel New York Yankees Fan, weil ich and da im Staat New York aufwuchs. This announcer, his name was Phil Rizzuto. Und wenn dieser Ansager da war, der Phil Rizzuto hieß er. And every time something good happened, he said, "Holy cow!" Immer wenn irgendwas Tolles geschah, dann hat er immer gesagt, "Holy cow!" All through the game, "Holy cow!" So während des ganzen Spiels, "Heilige Kuh, heilige Kuh." And there's Holy Moses. Und dann gibt's den Holy Moses. And there's Holy Mackerel. Holy Mackerel. And then there's Holy with some curse words. Und dann gibt's noch dieses Holy, aber mit Schimpfworten vermischt. And but he was bringing out how holy mystery. Aber der Übersetzer dieser Bibelversion bringt das heraus mit heiliges Geheimnis. And that when we walk the faith of when we walk this walk of faith. Und wenn wir diesen Weg des Glaubens gehen, it's holy mystery. Das ist ein heiliges Geheimnis. Like there's a mystery that we enter into. Da gibt's ein Geheimnis, in das wir eintreten. And oftentimes we're confronted with whether we should step into the mystery or not. Und sehr oft stehen wir vor dieser Entscheidung, sollen wir jetzt da hineinsteigen oder nicht? Many times we back off of the mystery. Und sehr oft treten wir dann zurück vor diesem Geheimnis. Instead of stepping into the mystery. Statt dass wir hineintreten in dieses Geheimnis. And we step into the mystery by faith. Aber durch den Glauben treten wir ein in das Geheimnis. Through a promise. Durch eine Verheißung. And it's like when Jesus came walking on the water. Das ist so wie Jesus am Wasser wandelte. And Peter said, "Lord, if that's you." Und der Petrus sagte, Herr, wenn du das bist, bid me to come. Dann ruf mich, dass ich zu dir kommen möge. And then the Lord said, come. Und dann sagte der Herr, komm. And at that calling to come. Und bei diesem Zuruf, komm. If we take the Lord at his word, we can step into a mystery. Wenn wir dann den Herrn beim Wort nehmen, können wir in dieses Geheimnis eintreten. And Peter steps out of the boat and begins to walk on the water. Und der Petrus macht diesen Schritt hinaus aus dem Boot und er geht am Wasser. Holy mystery. Heiliges Geheimnis. Holy mystery. Peter's walking on water. Ein heiliges Geheimnis. Petrus wandelt am Could Wasser. You imagine the guys in the boat? Ich meine, stell dich die Jungs vor im Boot. They're in the storm. Jesus is walking on the water. Da ist dieser Sturm und da sehen sie Jesus am Wasser gehen. This is like, where are we? Die werden fragen, wo and sind then wir? Peter steps out of the boat. Und dann macht Petrus diesen Schritt hinaus and aus dem he's Boot. Walking on water. Und er geht am Wasser. The only thing you can really say. Das Einzige, was du da nur sagen It's not holy cow. Das ist nicht holy cow. Or holy Moses. Oder holy Moses. But holy mystery. Sondern ein heiliges Geheimnis. We're walking in a mystery. Wir gehen da in einem Geheimnis. He told this really a great story. Er hat da wirklich eine ganz großartige Geschichte erzählt. As a youth pastor, when he began, damals, als er als Jugendpastor begann, he was often invited to different places to speak. Da wurde er sehr oft eingeladen an verschiedene Orte, um dort zu sprechen. He had to pay for his own gas, and he was really, really poor. Also war sehr arm damals. And sometimes they would pay for his gas. Also manchmal haben sie ihm den Benzin bezahlt. And he would stay in the cheapest motels possible. Und er übernachtete damals in den allerbilligsten Motels. Where, you know, you park your car and then you walk right into the motel. Also du stellst dein Auto dort ab und dann gehst direkt hinein in das Zimmer. As soon as you open the door from your motel, you can touch your car. Und kaum öffnest du die Tür, ja, das ist so nah beim Auto, dann kannst du fast das Auto berühren. And so he traveled all over speaking. Also er ist da überall hingereist, um dort zu sprechen. And he was getting more known, and he was very dynamic. Und er wurde immer bekannter, war sehr dynamisch. And then one day he was invited to speak at this one, I don't know, conference or church. Und eines Tages wurde er eingeladen, bei einer Konferenz einer Gemeinde zu sprechen. For the first time in his life, also zum allerersten Mal in seinem Leben, they put him in a hotel. Haben sie ihn in ein Hotel einquartiert. And because someone from the hotel, und weil jemand aus diesem Hotel was in the church, in der Gemeinde war, they got this really, really great deal, haben sie da wirklich gutes Geschäft gemacht. For all the people from the church to stay at the hotel, für alle Menschen, die damals da von dem, also in dem Hotel übernachteten. And so they got a free room for the speaker. Also haben sie damals ein Zimmer gratis bekommen so für den Louis, Sprecher. Louis went to get his key to his room. Also holt sich der Louis den Schlüssel ab für sein Zimmer. And so his room number was 1704. Und das, die Zimmernummer lautete 1704. So he opens the door to his hotel room. Er öffnet diese Tür in seinem, zu seinem Hotelzimmer. And he walks in. Und geht hinein. And it's unbelievable. Und es ist unglaublich. It's something he's never experienced in his life. Also so etwas hat er noch niemals zuvor in seinem Leben erfahren. Like holy mystery. Ein heiliges Geheimnis. How did this happen? Wie geschah and denn there's, das? And there's a bed that's a full-size bed, king-size. Also ein ganz großes Bett. He goes into the bathroom and it's marble. Im Bad, alles aus Marmor. And it's got a shower and a bathtub. Also die Dusche und die Badewanne. Wow, he's like, wow. Und er denkt sich, wow. So he puts his stuff down and now he's going to the to speak at the conference. Und er stellt seine Sachen ab und dann bereitet er sich vor und geht zur Konferenz and um zu sprechen. And someone from the church picks him up. Und jemand aus der Gemeinde holt ihn ab. And so as he's in the car, wie er da im Auto sitzt, they said to him, sagen sie zu ihm, so what do you think? No, wie, was denkst du? He said, about what? Und er sagt, na, worüber? What do you think about the room? Na, was denkst du über diesen Raum? It was nice. Ja, war schön. Really nice, huh? Wirklich schön, nicht wahr? And this is going on and on for a while, and he's thinking, this is really strange. Und das geht so eine Zeit lang weiter, und er denkt sich, na, das ist aber so he speaks at the conference, and then he's on his way home. Dann spricht er da bei der Konferenz, und dann ist er wieder auf and der Nachhausefahrt. Saying, und der Fahrer sagt, gonna go to your room. Du wirst jetzt in dein Zimmer wieder gehen, gell? You like the room? Magst du dein Zimmer? And he has no idea what's going on. He thinks this is so weird. Und er hat überhaupt keine Vorstellung, worum es da geht. Das ist so and it's komisch, going on all the way back to the room, and he's feeling stranger and stranger. Und er fühlt sich immer seltsamer und seltsamer, wie er da zurückgeht zu so seinem Zimmer. So he goes back to the room, 1704. Also zurück zu seinem Zimmer, 1704. And the guy said to him, you know, when you go, you can get room service. Anything you want. Der Mann sagt noch, wenn du möchtest, kannst du auch einen Zimmerservice bestellen. So he got to his room and he was hungry. Also kommt in sein Zimmer und er hatte Hunger. Had never used room service before. Er hatte das noch niemals ausprobiert zuvor. So he's in room 1704 and then he dials down for a cheeseburger. Also dann ruft er an und sagt, ich bin im Zimmer 1704 und er bestellt einen Cheeseburger. And an iced tea. Und auch Eistee. And so 20 minutes goes by and there's no iced tea, no cheeseburger. Also 20 Minuten vergehen, es gibt keinen Cheeseburger, it's keinen Eistee. 30 minutes later. 30 Minuten and danach. There's no cheeseburger. Noch immer kein but Cheeseburger. But there's a lot of noise happening in the hallway. Aber eine Menge Lärm draußen and zu hören. There's carts going by, he can hear them and there's people in the hallway and er hört, wie die Leute there's da vorbei knocking gehen. On doors and he hears telephones ringing in the next room and und da wird an Türen geklopft und er hört, wie die Glocken läuten von den Telefonen. Also schließlich reicht es ihm, er macht die Tür auf and says, excuse me, what's going on out here? Und sagt, was ist denn da los da draußen? And he said, when he opens the door, they said, oh, there you are. Und dann wird die Tür öffnet, sagen die, ah, da sind sie. So they come over to 1704 with the hamburger and the iced tea. Jetzt kommen die in sein Zimmer 1704 und bringen den Hamburger und den Eistee. And now he's completely feeling strange. Jetzt fühlt er sich überhaupt völlig seltsam. And the server or the waiter whoever. Und der Kellner oder yeah, der Kellner das war. And he's kind of shocked. Und der ist irgendwie ja, der ist schockiert. So he walks into the room. Er kommt in das Zimmer hinein. And then he goes to a door. Dann geht er zu einer Tür. And he opens another door from the room. Öffnet noch eine Tür von diesem Raum. And then he says to Louis, Louis follows him. Und der Louis geht hinter ihm nach. And then the mystery is unfolded. Und dann wird dieses Geheimnis gelüftet. Louis is in the wrong room. Der Louis befindet sich im falschen Zimmer. This is just the extra bedroom to his hotel room. Das ist nur das zusätzliche Zimmer, das zweite Schlafzimmer zu seinem and when he walks through the other door, und wie er da durch die Tür hindurchgeht, he is now in his hotel room. Jetzt ist er erst in seinem Hotelzimmer. He's in the presidential suite. Und zwar die Präsidentensuite. Also. It has a grand piano. Da ist ein Flügel drinnen. It has a dining room table. Da gibt's einen Esstisch. It has a bar with anything he wants to drink. Eine Bar mit allen nur erdenklichen Getränken. It has fruit baskets. Dann ein Obstkorb. There's this incredible abundance there that he could never have dreamed of. Da ist diese unglaubliche Fülle da, von der hat er sich niemals träumen lassen. This is where they put the VIPs of the country. Also da quartieren sie nur die allerwichtigsten Leute des Landes ein. This room has three extra bedrooms. Und dieses Zimmer hat noch drei zusätzliche Schlafzimmer. The dining room table is for 12. Und der Esstisch hat Platz für 12 and Personen. All of this is just for him. Und all das nur für ihn. Except he had no idea. Nur er hatte überhaupt keine Idee davon. He was just in one part of what was his. Er war einfach nur in einem kleinen Teil dessen, was eigentlich ihm alles gehörte. And this was the point of the story. Und darum ging es in dieser Geschichte. That how many of us will not realize dass wie vielen von uns eigentlich nicht klar wird, that instead of living in God's immeasurable more, nämlich dass wir in diesem unermesslichen Meer von Gott leben, we live in a measurable less. Anstelle dessen leben wir in diesem ganz geringen Teil nur. Something that is measurably less than what God intended. Also etwas, was viel geringer ist als das, was Gott vorhat. And he just made us laugh so hard. Und wir haben so sehr lachen müssen. Because he said, you know, many of us are praying out of room 1704. Weil er gesagt, viele beten aus diesem Raum 1704. When we have no idea what God has planned for us. Aber sie haben überhaupt keine Vorstellung dessen, was Gott noch geplant hat für sie. Because it's a mystery. Weil es ein Geheimnis ist. And when Jesus shows up, there's mystery. Und wenn Jesus kommt, das ist ein Geheimnis. A funeral ends. Dann ist es aus mit dem Begräbnis. Jesus raises a boy. Jesus erweckt diesen Jungen wieder. And our life is all about miracles from God. Und bei unserem Leben geht's nur um Wunder durch Gott. How we need to step into these mysteries. Und in diese Geheimnisse müssen wir aber eintreten. They're always before us. Die sind immer vor uns. We have to step through a faith barrier. Und wir müssen da diese Glaubensbarriere überschreiten. And we have to make a decision. Und müssen eine Entscheidung treffen. What will I do now? Will I step in? Was werde ich jetzt tun? Werde ich da jetzt einen Schritt nach vorne machen? I'm at church and everyone's worshiping. Ich bin in der Gemeinde, jeder betet an. But I went to sleep late last night. Gestern war es spät, wie ich schlafen gegangen bin. I know all the songs. I know all the songs. Ich kenne diese ganzen Songs. It's hot today. Es ist heiß heute. Everything's good enough. They don't need my voice. Die brauchen ja meine Stimme nicht. And so we stay on the outside. Also bleiben wir draußen stehen. Now these are my thoughts to the whole theme. Aber das sind eben meine Gedanken zu diesem and how Thema. We need to step through. Dass wir da hindurchtreten müssen. Into the mystery. Hinein in dieses Geheimnis. This was the big theme of the conference, the mystery of God. Und das war auch das große Thema der Konferenz, das Geheimnis Gottes. How God is constantly desiring to work in our midst. Dass Gott beständig daran interessiert ist, in unserer Mitte zu arbeiten, Ephesians chapter zu wirken. 3, verse 20. Epheser 3:20. That God wants to go exceedingly beyond what we could ask or think. Dass Gott noch viel viel weiter gehen möchte über das hinaus, was wir uns nur vorstellen und denken but können. How do we get through that? Aber wie kommen wir dadurch? Through with a promise. Durch eine Verheißung. How do we enter into the mystery? Wie treten wir ein in dieses Geheimnis? Through a promise. Durch eine Verheißung. We don't want to die. So wir wollen nicht sterben. A measurable life. Wir wollen we don't want to die a measurable life. Also wir wollen nicht von einem oder in einem Leben sterben, das bemessen wird. We want to die having lived a life that's immeasurable. Wir wollen in einem Leben leben und sterben und ein Leben gelebt haben, das unermesslich war. So tell me the story of how that happened. Also erzähl mir diese Geschichte, wie das geschieht. I don't know. Ich weiß es nicht. Tell me the story of what God did in your life. Erzähl mir diese Geschichte, was Gott in deinem Leben gemacht hat. I don't know. Ich weiß nicht. But how did it happen? Aber wie geschah es denn? I don't know. Ich weiß es nicht. When I was 18 years old, I received Christ. Als ich 18 war, habe ich Christus angenommen. And my mother was my greatest enemy at the time. Und zu dieser Zeit war meine Mutter meine größte Feindin. She thought that I was into some kind of heresy. Sie hat sich gedacht, ich bin irgendwie abgefallen vom Glauben. Leaving the mother church. Und verlasse diese Mutterkirche. And so she said to me one day, so sagte sie eines Tages this zu mir, afternoon you're not going anywhere. Heute Nachmittag gehst du nirgendwo hin. Because Dr. Pisco from Princeton University is coming. Weil der Dr. Pisco wird kommen von der Princeton University. And he's going to talk to you. Und er wird mit dir sprechen. I asked him to come. Ich habe ihn gebeten zu kommen. He was my godfather. Das war mein Taufpate. And so I had to wait for him. Also musste ich auf ihn warten. And so the doorbell rang. Dann läutete es an der Tür. And my mother said, Dr. Pisco's here. And he's going to talk to you. Meine Mutter gesagt, jetzt ist er da, der Dr. Pisco. Er wird he's mit dir sprechen. Straighten you out. Der wird dich schon ausrichten. And so I was waiting in the living room. She says, wait in the living room. Also ich wartete im Wohnzimmer. Sie gesagt, so warte dort im Wohnzimmer. Then Dr. Pisco, this little man with really thick glasses, comes in. Da kommt dann dieser kleine Mann, Dr. Pisco, rein, der so dicke Augengläser. He could speak six languages fluently. Er sprach sechs Sprachen fließend. And he was just brilliant. Er war einfach ein Brillanter. He was a professor in Princeton. Er war Professor auf der Princeton Universität. Just a little guy, a Slovak guy, friend of the family. Also ein so groß und der war Freund der Familie. He was Slovak. Er war Slowake. Our family Slovak. So he comes into the living room. Also kommt da rein ins Wohnzimmer. And he closes the door. Schließt die Tür. Which we never close. Die wir nie zuhatten. But he made sure the door was closed. Aber er versicherte sich, dass die Tür zu war. And then he quietly walked over to me. Und dann ist er ganz leise zu mir hingekommen. Said, how are you doing, Robert? Und er sagt, hey Robert, wie geht's I dir? I said, fine. Ich hab gesagt, gut. So he said, so you have a new faith. Also du hast einen neuen Glauben gefunden. I said, yeah. Ich hab gesagt, ja. In Jesus. In Jesus. He says, I said, yeah. And he says, and you have joy in everything. Und du hast Freude an I allem. I said, yes. Nicht wahr? Und ich hab gesagt, ja. And he says, so let me ask you a question. Also ich will dir jetzt eine Frage stellen. I've been meeting with four other professors at the university. Ich habe mich mit vier anderen Professoren auf der Universität zusammengesetzt. And we've been trying to figure out. Und wir haben versucht herauszufinden, how to get joy. Wie man Freude erlangt. So you obviously have it. Also du hast es ja offensichtlich. So can you tell me how? Also kannst du mir jetzt sagen, wie das geht? So he said to me. Das hat er zu mir gesagt. I'm listening. Ich höre I'm going zu. To write down what you say. Und ich werde mir das jetzt aufschreiben, was du mir sagst. And as an 18-year-old, und ich war 18 who didn't know the Bible at all, ich habe die Bibel überhaupt nicht gekannt, just a little bit, nur ein wenig, I had to think for a moment, musste ich kurz innehalten und nachdenken. And he said, yes. Der hat gesagt, ja. And I said, I got this joy, und ich habe gesagt, ich habe diese Freude erlangt by faith. Durch den Glauben. But I really did. I really did. Und das war's wirklich. I just kind of stepped through, you know, stepped through something and I was on the other side. Bin dahin durchgeschritten und war auf einmal auf der anderen Seite. I don't know how I did it. Someone just ich weiß gar nicht, wie ich das machte. Spoke truth to me and I believed it and suddenly I was there. Hat mir von der Wahrheit erzählt, wow. Ich habe das geglaubt und plötzlich war ich da. How I got there. Ich weiß gar nicht, wie ich dorthin gekommen war. I was there. Ich war einfach dort. And I was full of joy because I was there. Und ich war voller Freude einfach, weil ich dort and war. And I just said it's just by faith. Ich habe zu ihm gesagt, na, es ist einfach durch den Glauben. Absolutely meant what I said. It's just und ich habe wirklich ganz genau das gemeint, was ich sagte. Just by faith. Einfach durch den just Glauben. Like step into it. Einfach mach diesen Schritt. And he was so sad. Und er war dann so traurig. He said, don't tell me that. Give me 3 points. Er hat gesagt, na, sag mir nicht sowas. Gib mir 3 Punkte. Dr. Pisco, I'm telling you, it's just like by ich faith. Gesagt, Dr. Pisco, ich sagte, das ist nur durch den Glauben geschehen. And we enter into the mystery. Und wir treten in dieses Geheimnis the holy mystery, ein. In dieses heilige Geheimnis. When we take a promise, wenn wir eine Verheißung hernehmen. And step into it. Und wenn wir da eintreten, I can do all things through Christ who strengthens me. Ich vermag alle Dinge durch Christus zu tun, der last mich night stärkt. We got home from the airport at 1:30. Also gestern Abend um 1:30 sind wir zurück vom Flughafen gekommen. Our flight was delayed. Der Flug war verspätet. And my back was hurting. Und mein Rücken tat weh. And so I was stretching my back until 2. Also habe ich mich bis 2 Uhr früh dann went noch gedehnt. Set the clock for like real early. Und sehr früh war dann der Wecker eingestellt. Couldn't roll out of bed. I thought, oh my goodness, that stretched my back. Ich kroch da richtig raus aus dem Bett. Got in the shower, hot water, cold water, hot water, 20 minutes, hot water, cold water. 20 Minuten Dusche, heißes Wasser, kaltes Wasser, heißes Wasser. By the time I got dressed, it was time to leave. Und wie ich dann endlich angezogen war, war schon Zeit zum Wegfahren. What am I going to talk about today? I mean, I'm not even ready. Worüber werde ich heute sprechen? Ich habe noch keine Vorstellung. And on the way over, und am the Weg Holy Spirit her, was telling me, just enter in. Hat mir der Heilige Geist gesagt, na, mach einfach just diesen Schritt. Enter in, just step in. Tritt ein. Speak some promises. Sprich ein paar Verheißungen I can aus. Do all things through Christ who strengthens me. Ich vermag alle Dinge zu tun durch Christus, it's der not, mich stärkt. It's not going to be you who speaks, it's going to be your Father in heaven who speaks. Nicht du wirst sprechen, sondern dein Vater im Himmel wird in Matthew sprechen. Chapter 10, verse 20. Matthäus 10, 20. I will give you the words in that moment. Ich werde euch die Worte geben in diesem it's Moment. It's not going to be your effect on people. It's going to be what God does in the unseen realm. Es ist nicht eure Auswirkung auf die Menschen, sondern das, was Gott in der unsichtbaren Welt and tut. And so we step into the mystery. Also treten wir ein in dieses Geheimnis. And God wants to do so many mysteries. Und Gott möchte so viele Geheimnisse machen. And just to close, I have a minute. I was thinking about the story of Moses. Nun im Abschluss, ich habe über die Geschichte von Mose when nachgedacht, Moses, als Gott den Mose gerufen said, hat. You to go to Pharaoh. Er hat zu ihm gesagt, ich möchte, dass du zum Pharao and gehst. Moses said, I don't wanna go to Pharaoh. Der Mose antwortete aber, nein, ich möchte nicht zum Pharao gehen. Call somebody else. Beruf doch jemand anderen. No, I want you to go. Nein, ich möchte, dass du gehst. But he's not going to believe me. Aber der wird mir doch nicht they're glauben. Going to say, how do we know that God spoke to you? Wie sollen wir wissen, dass Gott zu dir gesprochen so hat, wie das sagen? I'm going to go to Pharaoh and say, hello, Pharaoh, also God told me. Ich soll zum Pharao gehen und so sagen, hallo, Pharao, Gott hat mich berufen, dir to was let zu his sagen. People go. Dass du sein Volk gehen lassen sollst. And Pharaoh is supposed to listen to me? Und der Pharao soll dann mir zuhören. Oh, sure, we'll let them go. Ja, klar, wir lassen sie gehen. So God says to him, what do you have in your hand? Gott hat dann zu ihm gesagt, was hast du in deiner Hand? Nothing, I got a stick nichts, in my hand. Einen Stock habe ich da. Well, throw it down. Nun, wirf diesen Stock einmal and when zu Boden. He threw it down, it turned into a serpent. Und sobald er ihn an den zum Boden geworfen hatte, wurde es zu einer Schlange. And the serpent was a symbol of power in Egypt. Und die Schlange war ein Symbol der Macht in Ägypten. And God said, pick it up by the tail. Und Gott hat dann gesagt, greift wieder zu beim Schwanz. And it turned into a staff again. Und das hat sich wieder in einen Stock verwandelt. And then the Bible says, and then can we see these verses real quick from Exodus, just real quick? Then Moses said, what if they will not believe me or listen to what I say? Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören. For they may say, the Lord has not appeared to you. Denn sie werden sagen, Jahwe ist dir nicht erschienen. Next verse. The Lord said to him, what is that in your hand? And he said, a staff. Da sprach Jahwe zu ihm, was ist das in deiner Hand? Und er sprach, ein Stab. Then he said, throw it on the ground. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. So he threw it on the ground and it became a serpent and Moses fled from it. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange und Mose floh vor ihr. But the Lord said to Moses, stretch out your hand, grasp it by the tail. So he stretched out his hand, caught it, and it became a staff in his hand. Und Jahwe sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanze. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Verse 5, 17. You shall take in your hand this staff with you. I'm sorry. You shall take in your hand the staff with which you shall perform the signs. Und diesen Stab sollst du in deine Hand nehmen, mit welchem du die Zeichen tun sollst. And look at one more verse. Einen Vers schauen wir so mal. Moses took his wife and sons and mounted them on a donkey and returned to the land of Egypt. Moses also took the staff of God in his hand. Und Mose nahm sein Weib und seine Söhne und ließ sie auf Eseln reiten und kehrte in das Land Ägypten zurück. So und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Suddenly it's the staff of God. Also plötzlich ist das der Stab Gottes. So let's close with this. What is in your hand? Also wir wollen mit folgenden Gedanken abschließen. Was hast du in der Hand? God wants to use all of us. Gott möchte jeden einzelnen von uns verwenden. What is in your hand today? Was hast du heute in der Hand? Maybe not a staff. Vielleicht keinen Stab. How about a computer? Vielleicht wie wär's mit einem Computer? I drive a van. Oder ich fahre ein Auto. What is in your hand? Children. Was hast du in deiner Hand? Die Kinder? A shovel. Oder eine Schaufel. I could tell you stories and stories about how I was working with a shovel as a 19-year-old. Alle möglichen Geschichten erzählen, wie ich mit einer Schaufel gearbeitet habe als 19-Jähriger. And how the presence of God was always there. Und wie die Gegenwart Gottes immer da war. What's in your hand? Was ist in deiner Hand? Peter, what's in your hand? Petrus, was hast du in deiner Hand? A net. Ein Netz. Fine, I'll make you a fisher of men. Fein, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Gideon, what's in your hand? Gideon, was hast du in deiner Hand? Samson, what's in your hand? Samson, was hast du in deiner Hand? God wants to take the thing that we're most familiar with. Gott möchte die Dinge, mit denen wir am meisten vertraut that sind. That is so unimpressive. Nehmen und die aber so wenig Ausdruck and haben. God wants to make a mystery out of it. Und möchte daraus das Geheimnis schmieden. God wants to use every single one of us. Und Gott möchte jeden einzelnen von uns verwenden. And people like Moses are such an example to us. Und solche Leute wie der Mose, das sind solche Beispiele für uns. I mean, today we're impressed by the staff. Ich meine, heute sind wir davon beeindruckt von diesem Stab. But if the staff was not turned into a serpent, we would never think of using a staff. Aber wenn dieser Stab sich nicht in eine Schlange verwandelt hätte, würden wir niemals an diesen Stab denken. So just in closing. Also im Abschluss. All of us want to be used by God. Jeder einzelne möchte verwendet werden. God wants to use all of us. Gott möchte alle verwenden. He wants to use us as an instrument. Er möchte uns als Werkzeug verwenden. He wants us to go through the day. Er möchte, dass wir den Alltag durchlaufen. In a mystery with him. In diesem Geheimnis stepping mit ihm. Stepping into a mystery in the morning. In dieses Geheimnis eintreten am Morgen. I am the temple of the Holy Spirit. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. I can do all things through Christ. Ich kann alles tun durch Jesus Christus. All things will work to the good. Alle Dinge werden zum Guten zusammenwirken. God, here's a good one. Das ist noch God ein guter is not a respecter of persons. Gott achtet nicht auf das Ansehen der Person. If God is not focused on me today, wenn Gott heute nicht auf mich ausgerichtet ist and ready to fully bless me, und bereit ist, mich voll zu segnen and fully empower me, und mich voll zu stärken, then he's not ready to do it for anyone on this planet. Dann ist er auch nicht bereit, es für irgendjemand anderen auf diesem Planeten God zu tun. Is not a respecter of persons. Gott blickt nicht auf das Ansehen der Person. If I step If I step into the mystery by faith, wenn ich eintrete in dieses Geheimnis durch den Glauben, but it's by faith, es muss durch den Glauben geschehen. There's just a little curtain you got to step through. Da gibt's diesen kleinen dünnen Vorhang, da muss ich durch. And you cannot analyze it with your own understanding. Und du kannst das nicht analysieren mit deinem eigenen Verstehen. If you try to analyze it, you can't get through the curtain. Wenn du versuchst, das zu analysieren, dann kommst du da nicht durch. You just kind of walk up to it and you hit it. Du kommst da, ja, du stoßt da an. And you can feel the barrier. Und du spürst dann diese Barriere. The Bible says, "Trust in the Lord with all your heart." In der Bibel heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Don't lean on your own understanding. Und verlass dich nicht auf dein eigenes Verstehen. Acknowledge him. Erkenne ihn. He'll make your path straight. Er wird deine Wege ebnen. I'm telling you, this barrier is there that can be stepped right through. Aber ich sage euch, dieses Hindernis ist da, aber man kann da drüber steigen. Lord, everything's going wrong for me. Herr, da läuft alles falsch für mich. I don't know where you are. Ich weiß gar nicht, wo du bist. I feel like I'm on another planet. Ich komme mir vor wie auf einem anderen Planeten. I feel unholy. Ich fühle mich so unheilig. I feel detached. Ich fühle mich so losgelöst. I feel unloved. Ich fühle mich so ungeliebt. Uncared for. Und so wenig für mich gesorgt. Help me. Hilf mir. What's in your hand? Was hast du in der Hand? We could also ask ourselves, what Bible verse is in my hand? Wir könnten uns auch die Frage stellen, welchen Bibelvers haben wir in unserer Hand? What promise is in your hand, son? Welche Verheißung hast du in deiner Hand, Sohn? How about Hebrews 13:5? Wie wär's mit Hebräer 13:5? I will never. Ich werde dich niemals. Ever. Niemals. Ever. Niemals. Leave you nor forsake you. Verlassen noch versäumen. Triple. I will never. Dreifach. Niemals. Ever leave you nor forsake you. Nie verlassen oder versäumen. I am your helper. Ich bin deine Hilfe. Okay. Then I believe it. Okay, dann glaube ich das. And you step through. Und dann trittst du dahin durch. You just step out in faith. Du machst einfach diesen Schritt im Glauben. I believe it. Ich glaube das. God's gonna help me. Gott wird mir helfen. How do you know that? Wie weißt du das? Because he said it. Weil es gesagt hat. Well, what evidence do you have? Na, aber welche Beweise hast du dafür? He said it. Er hat es gesagt. And you're so confident? Und du bist so zuversichtlich? Yes, I'm so confident. Ja, so zuversichtlich. I'm stepping into the mystery. Ich trete ein in dieses Geheimnis. I'm stepping on the water. Ich trete hinaus aufs Wasser. This is how we live our life. Und so leben wir unser and Leben. If we live outside the mystery, und wenn wir außerhalb solch eines Geheimnisses leben, it's what Paul talked about in 2 Corinthians 3. Das ist das, wovon Paulus im 2. Korinther 3 spricht. That we're living on this side of the veil. Dass wir auf dieser Seite des Vorhangs leben. We have to pass through. Wir müssen da durch. To the inside of the veil. Wir müssen da hinein. By faith. Durch den Glauben. So, in closing. Also, im Abschluss. Is there a veil before you? Hast du diesen Vorhang da vor dir? Can you sense a barrier? Kannst du da ein Hindernis spüren? And that barrier is your human reason? Ist diese Barriere vielleicht dein menschlicher Verstand? It's projections? Sind das Projektionen? It's human facts? Sind das menschliche Argumente? Well, do you know? Didn't you know? Na, weißt du denn nicht? It's impossible for you. Do you know how many people are looking for a job? Do you know? Weißt du denn nicht, wie viele Leute eine Arbeit suchen? Weißt du das denn nicht? Human reason forms a barrier. Und diese menschlichen Argumente, die bauen dann diese Barriere. But by faith, aber im Glauben, we step through. Im Glauben treten wir da drüber. I don't want to hear that. Das will ich gar nicht hören. I can do all things. Ich vermag alle Dinge. Through Christ who strengthens me. Durch Christus, der mich stärkt. And I pass through the veil. Und ich trete dann hindurch durch and I enter into the mystery. Und ich trete ein in dieses Geheimnis. And when people ask you, und wenn dich dann Menschen fragen, I'll just close with this. When we first came to Austria, als wir zum allerersten Mal nach Österreich kamen, Mary and I were being driven from the airport. Da wurden wir, Mary und ich, vom Flughafen hergeführt. By two missionaries. Und zwar von zwei Missionaren. And we were in the back seat. Wir sind hinten gesessen. And one of them turned around and said, "So, Rob and Mary, what do you want to do here?" Und einer von den zwei hat sich umgedreht und hat gefragt, na, Rob und Mary, was wollt ihr denn hier tun? Well, I want to help song lead and I want to start my own Bible study. Na, ich habe gesagt, na, ich werde beim Lobpreis mithelfen und ich möchte auch meine eigene Bibelrunde machen. And then one of them snickered and said, und einer hat dann so schnippisch gesagt, we've been here 3 years and we don't have a Bible study. Also 3 Jahre sind wir jetzt da, aber wir haben keine Bibelrunde. And I said, well, it's on my heart. Und ich habe dann gesagt, naja, aber ich habe es am Herzen. And I'm believing God for it. Und ich glaube Gott deshalb. 3 weeks later, 3 Wochen danach, someone stood up in the service, stand da jemand auf im Gottesdienst, because we were saying anyone here for the first time. Weil wir gefragt haben, ist da jemand zum allerersten Mal da? And this guy stood up and said, I'm here for the first time. Und da stand dieser junge Mann auf und hat gesagt, ich bin zum ersten Mal da. And they said, where are you from? Wir haben gefragt, woher kommen Sie? And they said, we're from Rob's Bible study. Wir kommen aus der Bibelrunde von Rob. 3 weeks later. 3 Wochen danach. And the two guys came up to me after. Und danach kamen diese zwei Herren zu mir. And they said, und haben gesagt, so you have a Bible study? Also, du hast eine Bibelrunde, einen Bibelkreis? I said, yeah. Ich habe gesagt, ja. And this is what they said. Dann haben sie Folgendes drauf gesagt. Well, that was God. Ja, das war Gott. I said, right. Und ich habe dann gesagt, ja, richtig. Duh. Duh. I mean, what did you think I was talking about? Ich meine, wovon glaubt ihr, habe ich gesprochen? Creating something in my flesh? Dass ich irgendwas in meinem Fleisch, I was in meiner Kraft believing tue. And God did it. Ich habe Gott geglaubt und er hat es gemacht. They were trying for 3 years and they couldn't. Die haben 3 Jahre lang versucht, das zu machen und haben es nicht geschafft. And I believed, I stepped through the veil and that Bible study is this church. Und ich habe diesen Schritt gemacht, hindurch durch diesen Vorhang und diese Bibelrunde ist diese Gemeinde. So just to close, also, want to come up? What can we pray for? What veil is before you? Also, wofür können wir jetzt beten? Welchen Vorhang gibt's denn vor euch? What veil can we step through today? Durch welchen Vorhang können wir denn da durchtreten? What fear do you have? Welche Ängste habt ihr? Maybe for someone here you've never received Jesus. Vielleicht ist da jemand da, der noch niemals Jesus angenommen hat. And if you die today, where would you go? Und wenn du heute stirbst, wohin gehst du dann? The Bible says that God so loved the world. In der Bibel heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt, he sent his son to die for us. Dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, um if für uns zu sterben. If we believe in him, und wenn wir an ihn glauben, we will have eternal life. Werden wir das ewige Leben haben. It begins with a prayer. Also es fängt mit einem Gebet an. Would you like to pray with me? Möchtest du mit mir beten? A very short prayer. Ein ganz kurzes Gebet. But a powerful prayer. Aber ein ganz kraftvolles Gebet. Close your eyes for a moment. Schließ deine Augen kurz. And say these words. Und sag diese Worte. God in heaven, Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All the things I've done wrong. All die Dinge, die ich falsch gemacht habe. All the selfish things I've done. All diese selbstsüchtigen Sachen. And hurtful things. Und die Schmerzen verübt haben. Forgive me. Vergib mir. Through your son Jesus. Durch deinen Sohn Jesus. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? Forgive me through your son Jesus. Vergib mir durch deinen Sohn Jesus, who died in my place, der an meiner Stadt gestorben ist. Fill me with your love, und erfülle mich mit deiner Liebe, and with your joy, mit deiner Freude. There's a girl from Iran who came up to me last week. Letzte Woche kam eine Frau zu mir aus dem Iran. And the week before that, und die Woche davor, she wanted me to pray for her. Da wollte sie, dass ich für sie bete. And she said, I have to go and try to get my visa. Sie hat gesagt, ich muss schauen, dass ich mein Visa bekomme. And it's going to be really difficult. Und das wird wirklich schwierig werden. And so I prayed for her. Also betete ich für and sie. And I said, look, when you go into the office. Ich habe zu ihr gesagt, schau mal, wenn du dort hineingehst in das Büro. The moment you sit on the seat. Und in dem Moment, wo du dich dort hinsetzt. And you can feel the chair. Und sobald du den Sessel spürst, the Holy Spirit will come upon you, wird der Heilige Geist über dich kommen, and give you peace, und wird dir Frieden schenken. She came back the next week. Die Woche darauf kam sie wieder. She said, I have my visa. Sie hat gesagt, ich habe mein Visum. I said, how did it happen? Und ich habe sie gefragt, she wie ist said, das passiert? Just like you prayed. Und sie hat gesagt, so wie du she said, I went hast. In the office, everybody was yelling, I was so afraid. Und ich bin dort in das Büro hinein, jeder hat da herumgeschrien, ich hatte solche Angst. I was standing there, everybody was really loud. And, und ich stand da und alles war so laut. And when I sat down, und in dem Moment, wo ich mich niedergesetzt hatte, den Sessel berührte, everything quieted. Hat sich alles beruhigt. And everybody was so nice. Und jeder war so nett. And I got my visa. Und ich habe mein Visum bekommen. Entering into the mystery. Eintreten in das Geheimnis. By faith. Durch den Glauben. Let's pray. Ja, lasst uns beten. Ephesians 3:20 says, "Now to him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine." Also in Epheser 3:20 heißt es, durch ihn, der so viel unermesslich mehr tun kann, als wir es zu tun vermögen. And so your past does not have to determine your future, your present. Deine Vergangenheit muss nicht deine Gegenwart oder deine Zukunft bestimmen. Sometimes we look at our limitations. Oft blicken wir auf unsere Beschränkungen. What we've done wrong. Was wir falsch gemacht haben. What we don't have. Oder was wir nicht haben. And God says. Aber Gott sagt. I am able to do immeasurably more than you can ask or think. Ich vermag so viel mehr zu tun, als du auch dir nur vorstellen oder denken kannst. Don't just sit in your little adjoining bedroom, 1704. Sitz nicht da in diesem kleinen Zusatzzimmer des Zimmers 1704. When I have so much more for you. Wenn das so viel mehr noch da ist für dich. And it all belongs to you. Und das gehört alles dir. I have given you gifts. Ich habe dir Gaben gegeben. I have given you abilities. Ich habe dir Fähigkeiten geschenkt. And I will do it. Und ich werde es tun. I will use what you have. Ich werde das verwenden, was du hast. What do you have in your hand? Was hast du in deiner Hand? Let's just take a moment and think. Denken wir kurz darüber nach. What do I have in my hand? Was halte ich in meiner Hand? And Jesus, we ask that you would do above what we could ask or imagine. Und Herr Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du mehr als das tust, dass wir nur erdenken oder bitten können. Und was wir in der Hand haben, das geben wir in deine Hände. Just like the little boy with the lunch. So wie der kleine Junge mit dieser Jause. Two fish and five loaves. Zwei Fische, fünf Brote. That's all he had in his hand. Das war es, was er in seiner Hand hielt. But he put it in your hand. Aber er hat es in deine Hand gegeben. And miracles happened. Und die Wunder sind geschehen. And they multiplied. Und du hast das vermehrt. And that's who you are, God. Und so bist du, Gott. You are powerful. Du bist mächtig. And you want to work for us and in us and through us. Und du möchtest für uns, in uns und durch uns durcharbeiten. You are so for us. Du bist so sehr für uns. Think about how generous God is. Denkt einmal darüber nach, wie großzügig Gott ist. Spiritually speaking, he has given you the presidential suite. In geistlicher Hinsicht, da hat er euch die Präsidentensuite gegeben. Anything you want. Alles, was du nun möchtest. Grand piano. Dieses große Klavier, diesen Flügel. Anything you want to order from room service. Alles, was du nur bestellen möchtest. Don't limit God. Also schränke Gott nicht ein. Let him use you. Lass es zu, dass er dich verwendet. Let him begin with you. Und lass ihn anfangen bei dir. Jesus. We might not have much. Vielleicht haben wir nicht viel. And maybe we only can see our limitations and what we don't have. Vielleicht sehen wir nur unsere Einschränkungen in dem, was wir nicht haben. But open our eyes. Aber öffne uns du die Augen. Take away the veil. Und nimm diesen Schleier weg. That we can see in faith. So dass wir durch den Glauben sehen können. All of the wonderful things you have in store for us. All diese wunderbaren Dinge, die du für uns vorbereitet hast. Glory. Herrlichkeit. And purpose. Und Zweck. And a plan, Ziel, einen Plan that just fits us perfectly. Der einfach genau auf uns zugeschnitten ist. And we give you what we have. Und wir geben dir das, was wir haben. And we trust that you will multiply it. Und wir vertrauen darauf, dass du das vermehrst. For your glory. Zu deiner Herrlichkeit. Thank you, Father. Danke, Vater.